Ey, Schlauberger, ja, mal so eine bescheidene Frage, ja. Wo hast du denn dein Aquarium gefunden? Erzähl mal ja nicht so eine Kühle, Alter, ja. Stell dich mal vor, wer bist denn du? Das kannst du ja nicht gefunden haben, du Vogel. Also Vogelfotze, Alter, echt. Ja, das kannst du ja nicht finden, weil ich das habe. Eierkopf. Also Vogelfotze, Alter. Eierkopf. So, und jetzt rufe ich die Polizei an, das gibt jetzt eine Anzeige. Ey, pass mal auf, wenn du mich verarschen willst, ja, ich rufe keine Bullen, du Wichser, ich schlag dir in die Fresse, du blöde Fotze. Ey, und jetzt lass mich hier nicht komplett durchdrehen, weil ich sitze nämlich gerade bei meiner Mutter. Also Vogelfotze, Alter, echt? So, und jetzt rufe ich die Polizei an, das gibt jetzt eine Anzeige. Stell dir mal vor, wer bist denn du? Eierkotze.